Wer sind die Heretiker? Die Heretiker sind jene Getauften, die sich hartnäckig weigern, eine von Gott geoffenbarte und von der katholischen Kirche als Glaubenssatz gelehrte Wahrheit zu glauben. Zum Beispiel die Arianer, die Nestorianer und die verschiedenen Sekten der Protestanten. Ja, verschiedenste Gruppierungen von Christen, die zwar eine Taufe haben, normalerweise eine gültige Taufe natürlich, aber die an einen oder mehrere Glaubenssätze, wie sie von der Kirche als von Gott geoffenbart gelehrt werden, nicht glauben. Das gibt es eben quer durch die Jahrhunderte, hat es viele gegeben, gibt es immer noch. Nestorianer zum Beispiel, Kopten und so weiter, die meisten östlichen Christen, sehr, sehr viele östliche Christen, die verschiedene Heresien gefallen sind und immer noch dabei sind.